Das ungeschriebene Flüstern. Dieser Regen. Tropf, Tropf, Tropf, Tropf. Reden ohne Worte. Mit dem Augenaufschlag im Frühsommer. Oder lass es Frühling, Winter sein. Auf deiner Insel. Hinterm Horizont. Das eine Blatt. Der Stift. Und das inmitten fröhlich tanzende, Sehnsucht zerreißende Naturschauspiel. Auf der Rückseite des Mondes. Lass uns Blumen pflücken gehen, die ich aus seiner Stille lese.